Prost, dass er den Ton verfremdet. Was? Nochmal, der Ton lief noch nicht. Sag nochmal, was du gerade gesagt hast. Nein, das habe ich sehr bewusst in mich reingemurmelt, dass es oft bleibt. Na, so toll. Fiese kleine Spitzen kommen erst während der Aufnahme. Okay. Jetzt komme ich hier nicht an den Regler gut ran. Das muss ich auch nochmal irgendwie ändern. Vor allem sehe ich nicht, was ich mache. Vielleicht liegt es daran. Ja, so ist besser. Jetzt sehe ich das. Jetzt kannst du nochmal was irgendwas. Angesichts der Tatsache, dass wir heute über ein Porno reden, es ist voll merkwürdig, diese ganzen Sätze, die du da raushaust, einmal um die Ecke zu denken. So, ich komme da jetzt nicht so richtig dran. Ich muss da jetzt sehe ich, was ich da mache. Oh, bei uns in der Schule hieß es damals, denk mal schief. Bei uns war es immer so, wer an was Versautes gedacht hat, musste die Hand heben. Das heißt, immer mitten in Gesprächen, wo eigentlich nur harmlos geredet wurde, hat irgendjemand die Hand gehoben und alle haben gedacht, Moment, wie ist er jetzt darauf gekommen? Vor allem bei 13-, 14-Jährigen, wo das permanent stattfindet. Ja. Ne? Ja. Oh, wir sind schon fast in der Episode drin. Ja, herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen, zu einer neuen Episode von Two Dudes Talking Porn. Kurzer Hinweis, Oma, das hatte ich auch letztes Mal schon. Ich bitte dich, es ist ein ganz toller Podcast, den wir machen. Hör dir ganz viele Episoden an, aber Oma, diese Episode nicht. Diese. Herzlich willkommen zum Muss man sehen Podcast, wo Johannes und ich über Filme reden. Gegenseitig Filme aufgeben. Ja. Und die müssen wir dann sehen, ob wir wollen oder nicht. Und das ist ein bisschen das, was du jetzt ausgenutzt hast, habe ich das Gefühl. Es ist das zweite Mal, dass ich Johannes ein Porno entgegengeworfen das habe. Das ist das erste Mal, dass du mir ein Porno entgegengeworfen hast. Das erste Mal, was du als erstes Mal definierst, ist so ein bisschen eine lazy Variante. Blue Movie von Andy Warhol, das war, naja. Ein Klassiker, die Geburtsstunde des Golden Age of Porn. Ja. Und damals haben wir schon sehr viel über die Porno-Filmgeschichte geredet. Ich glaube, das müssen wir heute gar nicht mehr so viel machen. Genau, wenn ihr das wissen wollt, dann hört euch die Episode an, wo wir darüber geredet haben. Wenn ihr wissen wollt, was es in der Geschichte gab an Pornos, wie sich die Porno-Szene entwickelt hat von dieser Zeit des Golden Age of Porn an, hört euch auf jeden Fall diese Episode an, wo wir über Andy Warhol reden, über seinen Porno Blue Movie, dessen Porno-Status man durchaus in Frage stellen kann. Ja. Heute reden wir, glaube ich, ein bisschen über andere Sachen, nämlich über die Frage, was kann Porno und was kann Porno, wenn er versucht, was anderes zu können, als Porno eigentlich machen will. Und ist er dann noch Porno? Und ist er dann noch Porno? Ja, das Wort Porno wird auf jeden Fall sehr oft vorkommen. Porno, Porno, Porno. Und trotzdem schon mal als kleine Anmerkung, wir haben hier eine FSK 16 Folge vor uns. Oh. Keine Ahnung, wie sie das geschafft haben. Der Film, den wir heute besprechen, ist ein FSK 16 Film. Die Regisseurin Maike Brockhaus hat das auch bei Start Next in dem Blog, wo immer mal wieder News zu dem Film rauskommen, extrem gefeiert, krass, dass da offensichtlich an dem Tag, an dem das geprüft wurde, die Person, die sonst immer so mit Geodreieck da sitzt, wenn man sagt, das ist eine Erektion, die muss gepennt haben. Der Film hat eine FSK 16 gekriegt. Wie geil ist das denn? Österreich war strenger. Österreich hat gesagt, nee, das ist Porn, der ist ab 18. Mhm. Aber in Deutschland, und ich finde, die FSK sitzt eigentlich immer falsch, wenn es darum geht. Und meiner Meinung nach als Filmliebhaber auch immer zu streng. Aber in dem Fall kann ich das durchaus unterstützen. Aber darüber können wir auch diskutieren. Vielleicht liegen sie auch diesmal falsch. Vielleicht ist das auch ein Film, den man eher ab 18 freigeben sollte. Ich würde an dieser Stelle einen Coitus Interruptus vorschlagen. Wir haben nämlich unsere Testaufnahme gar nicht angehört, Plor. Und müssen einmal kurz reinhören, ob das, was wir hier fabrizieren, wirklich durch die richtigen Kanäle geht. Wir machen immer eine Testaufnahme normalerweise. Also hören wir uns in 2 Sekunden wieder, wenn ich reingehört habe. So, es läuft wieder. Ja, für euch war es 1 Sekunde, für uns waren es 3 Minuten, in denen Johannes wild an den Reglern rumgeregelt hat. Panisch. Panisch. Nein, hat ja alles geklappt. Also nochmal zurück auf den Anfang gespult. Wir reden heute über den Film Häppchenweise aus dem Jahr 2013 von Maike Brockhaus. Mhm. Und wie schon gesagt, stellt euch darauf ein, es geht um Pornografie, es geht um Sex vor der Kamera und um nicht simulierten Sex, sondern um echten Sex. Wo wir gerade bei Sex sind, möchtest du Tee, Plur? Sehr gerne. Oh, Johannes hat was ganz Tolles gemacht, wofür ich ihn extrem abfeiere. Ich meine, ich feiere Johannes sowieso ab, weil er ein ganz großartiger Mensch ist, aber dafür besonders. Okay, und zwar hat es gab ein Erklärvideo auf Englisch zum Thema Consent. Consent. Worum geht's? Was bedeutet das, wenn es um Sex geht? Und der das gemacht hat, hat das ganz toll gemacht mit der Teemetapher. Hm. Und dann eben so Sachen gesagt wie, wenn jemand sagt, er möchte Tee und du kochst den Tee und er sagt dann, nee, jetzt möchte ich keinen Tee mehr, dann zwingst du ihn nicht, den Tee zu trinken. Und genau dann, so ist es mit Sex. Genau. Und Johannes hat den kontaktiert und hat gesagt, ey, ich würde das unglaublich gerne auf Deutsch einsprechen. Ja, ja, ja. Und hat dann eine deutsche Variante davon gemacht, was super toll ist und auch super wichtig, weil das Thema ist, man würde ja meinen, es ist so einfach und so simpel, aber es ist leider immer noch so notwendig, dass darüber geredet wird. Ja, es gibt das Video auf YouTube, das heißt beidseitiges Einverständnis, habe ich Consent so einfach mal übersetzt, so einfach wie Tee. Und da gibt es ein sehr schönes dreiminütiges Video darüber, mit in welchen Varianten man alles Tee anbieten, aber vielleicht nicht jemandem anders den Rachen hinunterspülen sollte, wenn er nicht mehr möchte. Zum Beispiel, wenn er ohnmächtig ist. Ohnmächtige Menschen möchten keinen Tee. Schaut es euch an, auch wenn ihr das Gefühl habt, ach, wissen wir schon alles, es ist auf jeden Fall sehenswert. Ja, und es ist einfach sehr lustig auch gemacht, insofern. Okay. Danke, Plot, dass du das angesprochen hast. Dieser Kanal wird explodieren. Damit zurück zu unserer eigentlichen Episode. Ja. Ich habe den Film vorgeschlagen, Johannes musste ihn gucken, ich habe ihn nochmal geguckt. Wir reden heute drüber und ich steige einfach ein mit einem kleinen Einleitungstext. Genau. Herzlich willkommen zum Muss-man-sehen-Porno-Film-Festival und zur in der Frühzeit unseres Podcasts bereits erörterten Gretchenfrage, kann Porno Kunst sein? Unsere Vertreterin des Pros ist dieses Mal Wissenschaftlerin und Regisseurin Maike Brochhaus, die 2013 mit häppchenweise ein postpornografisches Experiment wagte. 6 Personen, die sich zuvor nie gesehen haben, eine ganze Nacht zusammen auf engstem WG-Raum, ständig überwacht von mehreren Kameras. Soweit so Big Brother. Aber im Gegensatz zu diversen Social-Documentary-Trash-Formaten gehören zum häppchenweise Fundus auch ein Flaschentrichspiel, die zuvor bekundete Bereitschaft, sich Sex vor der Kamera vorstellen zu können und TeilnehmerInnen aus der woken Millennium-Bubble, von denen eben nicht nur Körperlichkeit, sondern auch eine Menge Reflexion über dieselbe erwartet werden darf. Und so erleben wir nicht nur einen Post, sondern vor allem auch einen Metaporno, in dem ausgiebiger über Sex geredet, als dass dieser zelebriert wird. Das hat dann bei der freiwilligen Selbstkontrolle sogar für ein FSK ab 16 gereicht, obwohl es zusätzlich alle Inkredenzien klassischer Filmpornografie gibt. Nackte Haut, irrigierte Genitalien, Petting und Fellatio. Und damit kommen wir zur Gretchenfrage dieses Films. Trotz Metaebenen, trotz experimentellen Ansatzes, trotz Zerfaserung, Zerredung und Akademisierung, hat es denn trotzdem auch ein wenig geknistert, Johannes? Wie definierst du geknistert, Plor? Fandest du den Film erregend? Gleich diese Frage am Anfang, das ist gemein. Ich dachte, wir reden vielleicht eine ganze Weile darüber, bevor ich dann damit auspacke. Ich meine, ich weiß, die meisten ZuhörerInnen da draußen wird es interessieren, ob wir den ein oder anderen Moment erregend fanden, aber Also, ich gebe mal ein vorsichtiges Jein rein. Okay. Und wir klären das vielleicht während der Episode. Ja, genau. Es gibt ja eigentlich diese zwei große Batzen, die denen im Weg stehen. Das ist zum einen so dieser grundsätzliche experimentelle Ansatz. Also wenn ein Film sich schon postpornografisches Experiment nennt, ahnt man bereits, das wird jetzt nicht so auf Erregung abzielen, wie das, was Pornos üblicherweise tun. Wobei sie den Titel vorher festgelegt hat und noch nicht wusste, was passiert. Wird. Das heißt, es hätte auch ein sehr pornografischer Film werden können im klassischen Sinne, wenn die entsprechenden DarstellerInnen sich dazu entschlossen hätten. Wenn die Leute das mitgemacht hätten. Und das Zweite ist natürlich, wie viel Zerredung kann Sex kaputt machen? Weil es wird in diesem Film sehr viel über Sex geredet. Und die Leute, die da sind, tauschen sich auch wirklich ausgiebig darüber aus, warum die Kameras sie nervös machen, warum sie jetzt nicht genau wissen, was sie machen sollen, warum sie sich beobachtet fühlen und so weiter. Und gleichzeitig auch, also es wird die ganze Zeit über diese Metaebenen geredet. Es sind Kunststudenten, die über Sex reden. Maike Brockhaus hat ja selber gesagt, dass man vielleicht zu dem Film nicht gerade masturbieren kann, weil in dem Film, und das sagt sie selbst, einfach zu viel geredet wird. Ja. Also es scheint ja selbst so ein bisschen das Ziel auch absichtlich verfehlt zu haben mit ihrem Konzept. Also das ist sozusagen nicht der eigentliche Hintergrund dieses Experiments. Sie will nicht unbedingt einen Film produzieren, zumindest nicht um jeden Preis diesen Film produzieren als Masturbationsvorlage für Menschen. Kommen wir doch mal zur Intention des Films und vor allem zur Entstehung des Films. Maike Brockhaus ist eigentlich, wir reden jetzt vom Jahr 2013, also diesen Film anfängt zu drehen, ist sie eigentlich Wissenschaftlerin. Sie studiert Kunst auf Lehramt, recherchiert für ihre Doktorarbeit Porno in der Kunst. Und promoviert über schwule Sexfilme. Genau. Und dann kommt sie auf die Idee, hey, das könnte man ja auch in der Praxis umsetzen, beziehungsweise wie würde das denn vielleicht in der Praxis aussehen? Und dann sucht sie sich Leute und irgendwie so in so einem Zwischenstadium, als die Idee sich verwirklicht, macht sie das, was man damals, zumindest als jemand, der nicht viel Geld hat, oft gemacht hat, sie startet ein Crowdfunding. Ja. Konkret auf Startnext ist das Ding unterwegs und ist 2011 und 2012 dort zu finden mit einem Finanzierungsziel von 10.000 Euro. Wovon erklärtermaßen keine Darsteller und keine Crew bezahlt werden, sondern nur alle Kosten, die drumherum entstehen, wie Live und Technik, das Set und so weiter. Ja, tatsächlich besteht der Cast auch schon größtenteils, als sie anfängt, Geld zu sammeln. Eine Person springt ab, lustige Nebengeschichte, und zwar gab es eine, wir nennen sie jetzt Darsteller und Darstellerinnen, allerdings können wir darüber nachher nochmal diskutieren. Ich weiß nur nicht, wie Akteure vielleicht, meinetwegen. Anja springt ab. Auf der Startnext-Seite die Hübsche in der Badewanne genannt, die relativ früh schon so einen kleinen Teaser gedreht hat, weil sie in einer Beziehung gelandet ist und dann gesagt hat, also gerade an dem Stand, an dem ich jetzt bin in dieser Beziehung, will ich das nicht machen. Das hat ja die eine vor der Kamera nicht abgehalten, das zu machen. Ja. Was für mich den ersten Moment ausmacht, an dem ich sage, das ist ein Spielfilm, es gibt einen Konflikt. Die Frau weiß es nicht genau, weil das Problem besteht darin, dass der Freund, den sie hat, eigentlich gesagt hat, ich will das nicht, dass du das tust. Ja, er hat gesagt, er will es nicht, und sie geht da auch da rein und sagt, ich bin gerade in einer Beziehung. Also sie stellen sich halt vor und reden über ihren aktuellen Beziehungsstatus, und sie sagt ziemlich frei heraus, naja, ich weiß nicht, ob ich nach heute Abend noch in der Beziehung bin. Und lässt dann noch so einen Nebensatz fallen, dass der Typ wohl gesagt hat, du darfst ruhig mit den Frauen knutschen, aber bitte nicht mit den Männern. Was so krass ist. Und es ist schön, wie sie es auch reflektieren dann. Genau. Die reden ja dann darüber und sagen, wow, okay, es ist immer noch so krass, dass Frauen weniger als Gefahr wahrgenommen werden. Du könntest dich ja nur in Mann an Mann verlieben, aber nicht in eine andere Frau. Crazy. Also es gibt auf jeden Fall so Stolpersteine, und über einen ist der Film drüber gestolpert, weswegen dann gegen Ende noch ganz verzweifelt von Brockhaus einen Darstellerinnenaufruf gemacht wurde. Ich brauche noch irgendjemanden, irgendeine Frau, die sich vorstellen kann, Sex vor der Kamera zu haben. Kann sich vielleicht noch irgendjemand melden. Auf jeden Fall schafft er sein Finanzierungsziel. 10.864 Euro stehen am Mitte August stehen die da von insgesamt 379 UnterstützerInnen. Und wie das so ist bei diesen Crowdfunding-Geschichten, gibt es natürlich so eine ganze Reihe an verschiedenen Paketen, für die man sich einkaufen kann. Zum Beispiel für eine Unterstützung von 8 Euro darf man sich eine Flaschendrehaufgabe ausdenken für die Teilnehmenden. Für 15 Euro kriegt man den Film-Download. Also alles nicht so aufregend. Für 50 Euro gibt es ein Höschen, ein häppchenweise Höschen, nicht getragen. Einfach okay. mit Logo. Okay. Und ab 150 Euro gibt es dann sogar eine Requisite vom Set. Und so Krone der Finanzierung sind die 1.000 Euro. Man wird zur Premiere eingeladen. Ah ja. Sie haben ja auch 2.000 Euro angeboten bekommen für die Vertriebsrechte. Ja. Aber das hat Maike dann irgendwie abgelehnt, weil das nicht ins Konzept passte irgendwie. Tatsächlich hat sich um diesen Film herum hat sich die Kalk-Post-Porno-Produktion GmbH gegründet, beziehungsweise ein bisschen später entstanden ist, von Maike Brockhaus zusammen mit ihrem Freund Sören Störung, nicht der Freund, der im Film zu sehen ist, das ist nämlich auch noch eine kleine Nebengeschichte. Oh. Ja, ich weiß nicht, ich glaube, es ist einfach nur ein Freund. Ich weiß nicht genau, wie diese Beziehung weitergegangen ist, aber der Partner der Regisseurin, der damalige Partner der Regisseurin, ist einer der DarstellerInnen. Genau. Und ich habe sehr für die beiden geroutet, weil das irgendwie süß ist, dass die Regisseurin ihren Freund da mit rein... Mit den Worten, ich teile ihn gerne mit euch. Ja. Und ich hatte gedacht, das klingt doch nach einer schönen Beziehung. Das ist doch dann... sollen die doch bitte weiter. Oh Mann. Und es ist wirklich niedlich, wenn man sich diese Startnext-Seite anguckt. Leider ist es so, dass ganz viele Sachen weg sind, weil das Ding ist einfach mittlerweile fast 10 Jahre alt. Ja. Das heißt, es fehlen irgendwie so die Infotexte, aber ganz viel hat es auch rüber auf die offizielle Website von dem Film geschafft, die ich jetzt auch noch einmal nennen will, häppchenweise.net. Mhm. Da findet ihr ganz viele Informationen, auch Möglichkeiten, diesen Film zu beziehen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Auf DVD wurde er produziert. Mhm. Und bei Erika Lust, die ja auch so in dem Post-Porn-Milieu eine große Regisseurin ist, wird er im Webshop vertrieben. Und es ist so süß, weil Maike Brockhaus feiert es zum Beispiel total ab, dass sie es aufs Porno-Film-Festival schaffen. Weil ja, es ist super. Sie ist ja ein Nichts in der Szene. Sie ist ja komplett unbekannt. Das ist ihr erstes Porno-Projekt. Und dann ist es halt auch noch so ein experimenteller Film. Mhm. Und wer das Porno-Film-Festival in Berlin kennt, der weiß, da laufen solche Filme. Also da passt der total rein. Aber trotzdem ist es total geil. Sie ist eigentlich auch eine Amateurin. Ja, genau. Und sie kommt da rein und dann, wir haben es geschafft. Wir laufen auf dem Porn-Film-Festival. Es ist irgendwie ein Erfolg. Ja. Und es gab auch durchaus ein gewisses Presseecho zu dem Film. Ja, also, absolut. Ich bin auf den Film gestoßen damals, weil ich drüber gelesen habe. Ich weiß gar nicht mehr wo. Wahrscheinlich war es Zeit oder Spiegel. Also irgendwas von den größeren Publikationen, die darüber geschrieben haben und mich damit auch total neugierig gemacht haben auf den Film. Also das war zumindest Erfolg in dem Sinne, dass er Aufmerksamkeit erzeugt hat, dass Leute sich diesen Film angeschaut haben und gekauft und bezogen haben. Und Erfolg, weil eben dann diese Kalk-Postporn-Produktion GmbH entstanden ist und Maike Brockhaus hat weitergedreht. Mit Schnick, Schnack, Schnuck hat sie 2015 diese Namen ihren ersten richtigen Porno gedreht. Schnick, eine Pornokomödie, meine Güte, die viel mehr klassischer Porno ist, also versucht eine Aneinanderreihung von Sexszenen, begleitet von einer sehr losen Handlung, aber trotzdem auch mit dem Gedanken, wir wollen, dass die Leute, die dabei sind, Spaß haben. Ja. Es gab dann auch Ausschreibungen, sie hat die Startnext-Seite von Häppchenweise genutzt, um nochmal nach DarstellerInnen zu suchen. Mhm. Und eine der AkteurInnen aus Häppchenweise, nämlich Jens, die hat auch dann in dem Schnick, Schnack, Schnuck mitgespielt. Ah, okay, verstehe. Das heißt, die ist dann als Darstellerin, war die bei Maike Brockhaus weiter dabei. Und dann gab es wohl einen zweiten Filmversuch, und zwar 2017 hat sie gedreht, Hätte, Hätte, Fahrradkette. Das ist auch so ein Pornotitel, so ein Pornokomödientitel. Oh Gott, Leute. Der ist aber nicht fertig geworden und ich weiß nicht genau, was mit dem Ding passiert ist. Man findet nicht so wirklich Infos darüber und das war es dann auch. Und ich meine, das ist mittlerweile auch schon 5 Jahre her. Ja, okay. Und ich finde es so ein bisschen schade, weil sowohl bei Häppchenweise als auch bei Schnick, Schnack, Schnuck finde ich, dass Maike Brockhaus sehr viel Potenzial zeigt, interessante Sachen mit dem Medium, mit dem Genre Pornografie zu machen. Okay. Und ein bisschen schade, dass das dann so veräppt ist. Man findet auch nicht mehr wirklich viel über sie. Also sie hat dieses Kalk-Post-Porn gemacht und dann ist aber irgendwie, sie verlieren sich so ihre Spuren im Internet. Also es gibt eine Crew United-Seite von ihr, da steht eben Hätte, Hätte, Fahrradkette wurde nicht fertig produziert. Zu dieser Kalk-Post-Porno GmbH findet man gar nichts. Und es gibt einen Wikipedia-Eintrag, der aber auch genau an diesem Punkt 2017 endet. Ach Mann. Das ist ja traurig. Na gut, vielleicht meldet sie sich ja nochmal wieder. Vielleicht hat sie irgendeine private. Es ist ja oft bei Regisseuren, wenn die mal eine Weile nichts machen, dann ist das, da ist dann entweder die Schaffenskrise oder eine private Krise. Ich kann es mir halt auch vorstellen, sie ist halt keine Vollzeitregisseurin. Sie ist halt eigentlich Kunst- und Kulturwissenschaftlerin. Ich kann mir vorstellen, dass sie auch einfach gesagt hat, okay, ich habe damit jetzt rumexperimentiert, ich habe irgendwie die Antworten gefunden, die ich gesucht habe, es hat Spaß gemacht. Ja. Jetzt stürze ich mich auf ein anderes Feld. Ja, oder vielleicht. jetzt bin ich wieder akademischer unterwegs. Ich habe jetzt oft genug die Kamera draufgehalten, wenn zwei Leute miteinander Sex hatten. Ja, okay. Wollen wir den Abend mal ganz kurz so ein bisschen umreißen? Ja. Wir müssen ja gar nicht ins Detail gehen, das können wir ja dann irgendwie so nachher noch machen, aber damit wir ein Gefühl dafür bekommen, was da eigentlich passiert. Die kommen ja nach und nach da an, ganz in der Tradition von RuPaul's Drag Race, wo einer dann da irgendwie dasteht und schon so ein bisschen nervös auf die anderen wartet und dann kommt einer rein dazu und du bist also, wer bist du denn? Ausgerechnet Simon, der Freund der Regisseurin, war als erster da. Und es gibt ja auf der Filmwebsite, also wir müssen ganz viel in den Metatext, weil man weiß sehr viel nicht, wenn man den Film sieht. Der geht nur 70 Minuten. Wir erfahren relativ wenig über diese Person. Es gibt diese kurzen Vignetten, wo sie sagen, hey, ich bin der und der. Nee, nicht mal das. Ihr Name wird eingeblendet und sie sagen, ich erwarte von diesem Abend von 2 Sätze und das war's dann. Yeah. Auf der Häppchenweise Website findet man so Steckbriefe von ihnen, inklusive Kinsey-Skala, wo dann einmal gesagt wird, wo verortest du dich von heterosexuell bis homosexuell. Okay. Genau, als zweiter kommt dann dieser Linus rein, der Homosexuelle, der 5,9 sagt. Dann haben wir Alice, Franzi, Jens und Till, die so nach und nach reinstolpern und kurz einmal sagen dürfen, was sie sich von dem Abend erwarten. Ja. Hat dich jemand überrascht? Hat dich eine Besetzung, hast du bei einer Besetzung gedacht, ah, interessant, okay, hätte ich jetzt... Also nein, nicht bei einer Besetzung, sondern eigentlich bei der Mischung von Besetzung, weil die alle eine sehr ähnliche Altersstruktur haben, ja, eine sehr ähnliche moralische Haltungsstruktur haben, ja, sehr verdächtig weiß sind. Also es ist ein kleines bisschen schade. Ja. Also es ist voll die Akademiker-Millennial-Bubble. Ja, genau. Das also sieht man auch. Schon klar. Also es ist vielleicht auch bei dem Thema, zieht es natürlich diese Leute an. Ja, und ich kann mir vorstellen, dass man als Maike dann auch denkt, ich gehe mal lieber auf Nummer sicher. Ja, vielleicht. Also ne, es ist ein Experiment und du willst da nicht irgendwie zu viel Potenzial fürs Scheitern vielleicht einbauen. Weiß ich nicht, obwohl das auch spannend gewesen wäre. Weiß ich nicht genau. Entweder sie hat sich nicht getraut oder sie hat niemand anders gefunden. Ich stelle es mir sau schwer vor, weil also sie wollte ja bewusst keine PornodarstellerInnen. Ja, ja. Sie hat gesagt, ihr habt keine Pornos gedreht. Wenn ihr hier mitmacht, habt ihr das noch nicht gemacht, zumindest nicht professionell. Mhm. Und dann ist es ja auch echt eine Herausforderung. Also, ja, wir ja. müssen jetzt nicht zu persönlich werden, aber ich würde das nicht machen. Wie jetzt? Nicht? Flo, jetzt bin ich enttäuscht. Ich wollte gerade eine Einladung in die Hand drücken. Ich würde behaupten, ich bin sexuell ziemlich offener Mensch, aber das finde ich echt hart. Also das muss man sich echt trauen. Natürlich. Weil absolut. Du weißt, da wird ja was, eventuell wirst du beim Sex auf Celluloid gebannt. Das besteht, das werden deine Kinder sehen können. Mhm. Deine Eltern, deine Familie, alle. Oma, ich hoffe, du hast nicht weitergehört. Ja, also es ist halt wirklich heikel. Und es ist schon toll, dass die sich überhaupt dazu bereit erklären, weil die ja alle auch nervös sind. Und es ist wirklich super süß. Super nervös. Also vor allem diese Franzi, die ersten Sätze, die wir von ihr hören, die stottert richtig. Ja, ne? Ja, genau. Die sagt auch gleich am Anfang, ey, ich bin so ein bisschen nervös heute Abend. Die kriegt die Worte kaum raus. Also das ist echt, ne? Ja, das macht auch unglaublich viel von dem Charme aus. Absolut. Und das ist eben das Tolle an diesem Film, muss ich sagen. Nicht der Porno-Ansatz, nicht der Versuch irgendwie, dass es gibt ja keine Inszenierung oder sowas, sondern das ist alles echt und das finde ich toll. Man spürt das einfach und die Situation ist so, dass man sich so voll reinbegeben kann als Zuschauer und sagen kann, okay, ich kann mit jedem mitfühlen. Und dazu gehört natürlich auch, dass sich das sehr oft, wie sagt die Jugend von heute, sehr cringe anfühlt, was diese Leute da sagen, wie sie sich unterhalten, wie sie versuchen, das Eis zu brechen. Sie machen dieses Penisspiel zum Beispiel, wo sie penislaut rufen. Das ist so ein What the fuck? Aber natürlich, das sind Leute, die keine große Kameraerfahrung haben, die sich halt wirklich auch peinlich, unbeholfen, ein bisschen tollpattig vor der Kamera verhalten, die nicht so genau wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Ja. Und es ist auch teilweise so, dass ich das von so Berliner WG-Partys von früher kenne, ne? Dass man so, weiß nicht, wenn es ein bisschen awkward ist, man keinen kennt und man dann irgendwie so, hallo und du so und trinkst du ein Bier? Ach, kein, du, ach so, ja, okay, nein, und sonst so. Aber es ist nochmal eine Spur mehr awkward. Ne? Ja, natürlich. Also bei so diesen Partys gab es dann doch so sehr schnell so eine andere Dynamik. Man merkt in dieser Dynamik die ganze Zeit, dass dieses, wir werden beobachtet, wir sind hier für ein ganz spezielles Ziel, für ein Experiment. Ja. Du guckst eine Runde und du weißt, jeder von uns könnte mit jedem anderen heute Abend irgendwas anfangen. Ja, ja, genau. Das ist schon, da ist irgendwie so ein anderes Kribbeln und so eine andere Unsicherheit dabei. Ja, genau. Und es ist schön, die Nervosität zu sehen und auch zu sehen, dass keiner von denen so, wenn wir gerade dabei sind, wie die zusammengewürfelt sind, keiner von denen irgendwie eine Pornodarsteller-Attitüde oder Figur oder so mitbringt, wo man sagt, ja, das ist jetzt irgendwie als Eye-Candy gecastet oder sowas. Yeah. Sowas ist nicht dabei. Ja. Yeah. Das ist, die sehen alle irgendwie natürlich jung und, also junge Menschen sehen immer gut aus. Das sind total schöne Menschen. Also halt einfach so grundsätzlich erstmal. Genau, aber eben nicht porno schön. Und das finde ich sehr gut natürlich. Ja. Aber das gehört ja zum Ansatz des Postpornografischen. Ja, auch so ein bisschen, alle sehen so ein bisschen nach alternativen Lifestyle aus. Natürlich haben wir den Hipster-Schnurrbart in der Mitte sitzen. Wo es ja auch echt fragt, wie ist denn das mit deiner Bartsituation da? Das finde ich so eine süße Frage gewesen. Jedes Mal, wenn die Sprache kommt auf den Schnurrbart von Till, fragt man sich, okay, also eigentlich haben alle so ein bisschen Schwierigkeiten mit diesem Bart. Und er trägt ihn aber sehr stolz und sehr aufrecht. Ja, ja. Die Franzi sagt ja wahnsinnig, ich glaube, sie will einfach mit ihm ins Gespräch kommen. Ja, ja, ja. Und haut dann so raus, wie ist deine Bartsituation? Erinnert mich an meinen Papa. Ja, oh nein. So viele No-Gos. Ja. Das sind diese Cringe-Momente in dem Film. So viele Cringe-Momente, genau das. Oh, aber Gott. Es ist halt trotzdem süß, weil man kennt das, weil das passiert auch einfach so. So ist das, wenn man keinen Text vorgegeben hat. Man redet dummes Zeug und denkt so, wait, what? Habe ich das gerade gesagt? Eigentlich wollte ich das Gespräch anders anfangen, shit. Ja. Und dann fangen sie irgendwie an, in diese Philosophie reinzukommen, ne? Diese ganzen philosophischen Gespräche, die man eben auch von den Berliner WG-Partys kennt, ne? Wenn man so Anfang 20, Mitte 20 ist. Ich habe Germanistik und Philosophie studiert. Ja, du hast ich habe sehr viel von diesen Gesprächen geführt. Wollen wir denn auch so ein, wie ist denn das für dich so? Wie schafft man das in einer Beziehung, dass Sex nicht langweilig wird? Nein, bitte nicht. Ich hatte noch überlegt, dass dieser Podcast lädt natürlich so ein, so zu diesem persönlich werden. Natürlich. Und dann denke ich mir, ich würde diesen Film nicht nur nicht machen, weil ich keinen Sex vor der Kamera haben würde, sondern auch, weil ich vor der Kamera, glaube ich, nicht über mein persönliches Sexleben reden wollen würde. Na toll. Ja, wir haben ja keine Kamera hier, Plor. Du bist fein raus, alles schick. Erzähl mal. Ja, was macht man damit es nicht langweilig wird? Ich glaube, man muss einfach, jetzt sage ich genau dasselbe, was die sagen, wenn sie unvorbereitet sind. Man muss halt einfach sich trauen, neue Sachen auszuprobieren. Ja. Ich glaube, man braucht eine gewisse sexuelle Offenheit. Ja. Das ist auch so ein Staple-Ding, was man einfach, es gibt ja nicht, viel mehr gibt es wahrscheinlich auch gar nicht dazu zu sagen. Es ist einfach, warum habe ich diese Frage gestellt? Ja. Experimentierlust. Also das, was der Film ja die ganze Zeit predigt und propagiert. Ja. Experimentierlust ist einfach wichtig und sich einfach auf neue Sachen einlassen. Und viele, offensichtlich die meisten von denen, die da sind, sind ja auch genau aus diesem Grund da, weil sie wirklich sagen, hey, ich will da einfach mal rumprobieren und ich will einfach mal gucken, was möglich ist, wie weit ich gehen kann, wie weit ich mich traue zu gehen. Man merkt von Anfang an eigentlich, dass so einige definitiv offener sind als andere, wie weit sie gehen würden. Ja. Und man merkt es im Gespräch und dann auch, wenn das Flaschentränenspiel anfängt, was natürlich so der Punkt ist, wo sich so Escalation geplant, man merkt ziemlich schnell, dass sie auf unterschiedlichen Leveln sind, dass einige definitiv mehr versuchen wollen als andere und weitergehen wollen und auch, dass sie sich das unterschiedlich vorstellen. Ich glaube zum Beispiel, diese Franzi hat vielmehr die Vorstellung von so einem harmonischen Gruppenkuscheln, auch im sexuellen Sinne, aber dass die Gruppe vor allem bestehen bleibt und was dann ja im Laufe des Filmes passiert, ist eine ganz krasse Krüppchenbildung. Ja. Und dann haben wir plötzlich unsere heterosexuellen Krüppchenbildungen. Ja, und das ist so ein bisschen traurig zu sehen, finde ich. Also, ich natürlich spannend zu sehen, aber es ist halt auch traurig. Und damit ist das nächste Element da, wo ich denke, oh, das ist ein Spielfilm. Es ist wieder so Konflikt und Entwicklungen innerhalb eines Abends, die irgendwie spannend sind, wo man gerne zuguckt und wo man gerne wissen möchte, wo führt denn das hin? Und warum gehen die denn da jetzt raus, während die einen da vielleicht ein bisschen mehr miteinander anfangen. Und das ist ja so der spannendste Moment des Films, das ist der Höhepunkt des Films. Ja. Um vielleicht ganz kurz darauf zu sprechen zu kommen, was grundsätzlich passiert. Also das Flaschendrehenspielen ist wirklich, bleibt sehr harmlos, kann man so sagen. Es gibt Knutschen, aber das ist jetzt nichts, was das passiert halt beim Flaschendrehen. Ne? Es gibt auch so, Kleider werden ausgezogen, aber dass eine Flasche in der Mitte ist und dann Leute mit nacktem Oberkörper da sitzen und ein bisschen an ihren Brüsten streichen. Ja. Das ist jetzt nichts so, wo man sagt, wow, krass. Das sind für 16-Jährige. Ja, es ist glaube ich nichts, wo jemand denkt, wow, mein sexueller Horizont wird gerade enorm erweitert. Ja, okay. Abgesehen halt von der Tatsache, dass da eine Kamera ist. Mhm. Und es bildet sich dann dieses eine Paar und das sind Jens und Till, die halt irgendwann anfangen, wild rumzuknutschen und Jens zieht Till dann auch auf die Couch und dann wird es einfach heftiger und man merkt schon, okay, hier findet gerade das sexuelle Epizentrum statt. Mhm. Und es gibt diesen wirklich süßen Moment, wo alle anderen so ein bisschen überlegen, was machen wir jetzt mit der Situation? Ja. Okay, die legen gleich los, oder? Und dann nach und nach so den Raum verlassen. Ja, genau. Und was total absurd ist, weil die Kameras sind alle noch da. Ja. Das ist eigentlich ein totaler Verrat, was die da machen. Und Jens und Till sagen nachher, oh, wir hätten es eigentlich ganz cool gefunden, wenn ihr da geblieben wärt. Dann wäre es nicht so stressig gewesen. Plötzlich waren wir voll im Fokus. Ja, und die waren aber irgendwie voll der Meinung, das ist doch schön, wenn man die alleine lassen, dann können die da irgendwie, dann haben die nicht so das Gefühl, von überall beobachtet zu werden. Aber völlig falscher Gedanke, die ganzen Kameras sind da und beobachten. Also, aber natürlich verstehe ich den Impuls zu sagen, oh, da machen gerade zwei bisschen rum. Vielleicht sollten wir Privatsphäre wahren und rausgehen. Ja, das ist das, was auf diesen Partys dann ja auch durchaus passieren kann. Auch wenn clevere Menschen sich etwas weiter zurückziehen. aber es gibt ja auch die Situation, wo man das dann nicht mehr schafft. Also ich glaube, jeder, der mal auf Partys war, kennt das? Ja, irgendwie schon. Ich glaube, also vielleicht nicht unbedingt, dass Oralverkehr dann direkt so stattfindet, weil das ist das, was wir dann erleben. Ja, genau. Oralverkehr zwischen den beiden. 11 Stunden Rohmaterial gab es insgesamt aus 9 Kameras. 11 Stunden ist der Hammer, zu 70 Minuten zusammengeschnitten. Das heißt, wir werden bestimmt, was die miteinander geredet haben, ist einfach weggeschnitten, was ich total schade finde, weil Kommunikation beim Sex wird schon in Pornos und Sexfilmen so komplett unterrepräsentiert. Ja. Und das finde ich super schade, weil das ist ein Punkt, der bei klassischer Pornografie ganz krass den Realismus kaputt macht, dass die Menschen nicht miteinander reden. Und Aber die haben schon auch noch ein bisschen was ist übrig geblieben. Und die haben schon noch ein bisschen übrig geblieben. Und das fand ich immer schön. Und der entscheidende Punkt, der übrig geblieben ist, ist ja, dass Jens dann irgendwann zu Till sagt, du, ich bin so nervös. Ja. Ich glaub, das wird jetzt nichts und lass mal lieber. Ja. Und dann gehen die wieder zurück zu den anderen. Und dann ziehen sie sich auch wieder so ganz brav an. Ja. Das ist dann, also sie hören dann wirklich auf. Ja. Ja. Er tut mir auch so ein bisschen leid. Sie tut mir einfach beide so ein bisschen leid, weil die so nervös und dann so, und eigentlich könnten wir aber nicht. Und dann gehen sie zurück und die anderen fragen, na, hattet ihr jetzt Sex? Und die so, vielleicht, weiß nicht, gab's und stottern dann noch ein bisschen rum. Sie sagen, nein, man weiß das ja nicht so genau, was ich total schön finde als Antwort, weil natürlich ist die Frage, wo fängt Sex an? Ja, absolut. Und keine Penetration heißt nicht kein überhaupt Sex. Nicht, nein, das gar ist, nicht. Es gibt diese krasse Penetrationsfixiertheit, aber was sie machen, ist ja Sex. Also natürlich. Man kann jetzt drüber diskutieren, ist das Heavy Petting oder so, aber eigentlich es ist Sex. Sie hatten Sex, absolut. Und weißt du, was das Traurige ist? Nicht nur, dass sie nicht nur die Gespräche nicht zeigen, sondern es ist ja auch so, dass ein paar Sachen hinter der Kamera passiert sind. Alice war wahnsinnig unglücklich, weil die vorher eigentlich mit dem rumgeknutscht hatte. Ja. Und dann hat die Backstage gesessen. Bei Maike und hat geweint, weil sie irgendwie, es sind halt echte Gefühle an dem Abend. Und jeder hat seine Hoffnungen. Und dann hat die irgendwie gedacht, oh, und wir könnten doch vielleicht. Und dann hat das aber sich was anderes ergeben. Und dann war sie echt verletzt. Das ist halt so ein bisschen so, oh nein. Ja. Aber das hat der Film nicht gezeigt. Konnte er vielleicht auch einfach nicht, weil er das Material dafür nicht hatte, weil es ja Backstage passiert ist. Oder auch vielleicht ein gewisser Respekt vor den Emotionen. Ich kann mir vorstellen, dass sie aber dafür ist der Film eigentlich da, für die Emotionen. Ist er für die Emotionen da oder für das Erotische? Nein, der ist für die Emotionen da. Der ganze Film, ich habe die Erotik, die bei mir entstanden ist, ist nur durch die Emotionen entstanden, die hatten. Oh, krass, okay. 100%. Ich komme da nur rein, weil ich mit denen nervös bin, weil ich mit denen Angst habe, weil ich mit denen hoffnungsvoll bin, weil ich mit denen zusammen erregt bin. Das ist nur pure Emotion, die mich da reinzieht. Interessant. Für mich ist das Kribbeln oder das Knistern ist das richtige Wort, dadurch entstanden, durch diesen verspielten Charakter. Also eigentlich nicht durch das Emotionale, nicht, dass das große Emotionen High Stakes waren, sondern eher dass das alles so verspielt ist, alles so im Plüsch, dann haben sie noch diese 70er-Jahre-Retro-Optik. Also kurzes Lob für das Set-Design. Absolut. Aus dieser kleinen Studiowohnung, die sie da hatten, haben sie echt das Maximum rausgeholt. Sie haben das wirklich wunderschön so als Reminiszenz an die klassische Golden Age of Porn in 70er-Jahre-Farben getaucht und tolle Retro-Möbel und alles ist so plüschig. Und aber nicht nur dieses Retro, das ist das eine Verspielte, aber auch so die ganze Atmosphäre. Dann sitzt Jens da und hat Seifenblasen in der Hand und macht ein paar Seifenblasen im Raum, dann ist die ganze Zeit diese Fahrstuhl-Jazz-Musik zu hören, so dieses Geklimper im Hintergrund. Es hat alles so was Plüschiges, Verspieltes. Das fand ich schön, dass es so eigentlich sowas so schwerelos war und ich will gar keine großen Emotionen in diesem Setup haben, weil ich mag es, dass ich mag diesen grundsätzlichen Gedanken, hey, die sind alle nur da zum Spielen. Ja. Und natürlich wissen wir, dass es meistens nicht so funktioniert, aber das ist so eine, für mich eigentlich so eine sexuelle Utopie, dass das alles etwas leichter wird. Etwas leichter betrachtet wird. Zum Set noch mal ganz kurz die Ergänzung. Das Tolle ist, dass die das in einem besetzten Haus gemacht haben, dass sowieso schon so ein, die Leute, die das besetzt haben und die da geackert haben für ein freies Zusammenleben untereinander, die hatten sowieso einen Ort gegen Kapitalismus, gegen Krieg und so weiter und eben für freien Sex oder so, freie Liebe. Ich weiß nicht genau, wie weit die das getrieben haben, aber war der Ort auch schon gedacht. Aber das schreibt sich jede Kommune drauf, ne? Ja, natürlich. Wenn du irgendwie ein Haus besetzt und sagst, ey, wir sind jetzt eine Kommune, steht da immer irgendwo Info, PS, freier Sex. Ja, und dann, aber die hatten schon auch irgendwie, überall hingen irgendwelche Poster in der Richtung, und das ist ein antisexistischer Ort, der irgendwo nochmal, darunter nochmal so ein Spruch, Sex ist erlaubt, aber der Scheiß-Sex muss draußen in der Scheißwelt bleiben. Also insofern, ja. Der Ort ist irgendwie schon vorbelastet damit. Der Film gibt sich auch wirklich Mühe, diese Vibes aufzunehmen. Das, ja, ist, also die Maike Prochas hat schon darauf geachtet, dass die DarstellerInnen davor sagen, ja, ich kann mir grundsätzlich vorstellen, Sex vor der Kamera zu haben. Aber es war ganz klar, ja, die Ansage, ey, alles kann, nichts muss an diesem Abend. Ja. Guckt einfach mal, wo es euch hinträgt. Und wenn ihr wenig macht, dann macht ihr halt wenig. Dann ist auch in Ordnung. Bist du enttäuscht, dass es nicht mehr gab? Nein, überhaupt nicht. Bist du... könntest du ein anderes Ende vorstellen oder hast du das Gefühl, das ist schon das Beste? Ich könnte mir auch ein anderes Ende vorstellen. Wenn ich drüber nachdenke, fände ich das ganz toll, wenn sowas zu einer Serie werden würde mit unterschiedlichen Leuten und dann auch das so ein bisschen aufbrechen. Dass, dann gibt es mal einen Abend, der wirklich in einer Orgie endet. Mhm. Also das ist jetzt so eine Wunschvorstellung. Man weiß, man weiß ja nicht, was passieren wird. Echt, nach wie vor, du willst echte Menschen da haben. Aber toll, genau, ist, dann gibt es mal einen Abend, der in einer Orgie endet. Mhm. Dann gibt es mal einen Abend, wo sie nur diskutieren. Mhm. Dann gibt es mal einen Abend, wo sich ein Paar findet. Mhm. Und den ganzen Abend Sex hatten, alle anderen halt was anderes machen. Dann gibt es vielleicht mal einen Abend, wo sie es abbrechen, weil es auch vielleicht ein kleines Drama gibt oder so. Ja. Und das als Serie wäre super cool, weil es eben diesen Spannungsmoment jedes Mal gäbe. Du siehst die Leute, die da mitmachen, und du fragst dich jedes Mal, oh, was wird passieren? Dann bist du aber schnell bei Big Brother. Dann bist du total schnell. Und das hat auch diese Big Brother-Vibes. Absolut. Dieser Film hat total viel davon. Auch wenn sie es reflektieren, auch wenn sie Akademiker sind, trotzdem. Natürlich. Aber ich glaube, dass es durch die Einmaligkeit sich ein bisschen von Big Brother entfernt, weil es halt wirklich als einmaliges Experiment dasteht. Und wenn du das als Serie machst, ich könnte mir als Reihe könnte ich es mir vorstellen. Als Reihe, ja. Aber nicht als Serie wie Big Brother, wo du wirklich jede Woche zuschaltest und dann denkst, oh, ja, und der gegen die und die gegen den. Immer unterschiedliche Menschen, ne? Nicht wie Big Brother, wo das hilft schon. Das Serielle hat ja die Spannung dadurch erzeugt, dass du halt wusstest, du guckst jetzt 6 Monaten immer denselben Nasen zu bei ihren Streitereien. Hm. Aber das Haupttrademark von Big Brother hat das Ding ja auch, und das ist der Voyeurismus. Die Kamera ist einfach mal super dicht dran, wenn irgendwas passiert. Und wir sehen zwei Typen, die sich knutschen, in absoluter Nahaufnahme, in Zeitlupe gezeigt. Wir sehen, wie jemand einer Frau die Brüste küsst, ganz nah. Wir sehen einen irrigierten Penis. Die Kamera ist so nah, wie es geht. Es ist eigentlich auch, wo der Film sich komplett auf diesen Pornovoyeurismus stürzt, wo er auf das zeigt, was halt das Wesentliche ist. Vermeintlich das Wesentliche. Genau. Das Wesentliche in Anführungszeichen, das Wesentliche im pornografischen Sinne. Ja. Was nicht zu viel passiert, mehr hätte mich gestört, muss ich sagen, weil das Setting einfach zu anders ist, als dass es mich in diese klassische Porno-Voyeurismus hätte ziehen wollen. Ich wäre dem Film böse geworden, glaube ich. Ja. Weil das erklärte Ziel für mich irgendwie woanders liegt. Ja. Aber wenn Jens und Till abgehen, dann ist er schon sehr nah dran den Orten. Wir sehen seinen Finger in ihrer Vagina sehr nah. Und wir sehen ihren Mund über seinem Penis auch sehr nah. Das stimmt, ja. Also das ist der Film, das ist einfach der Moment, wo der Film auch Porn wird. Trotz Post, trotz Meta davor. Naja. Was ja auch erklärtes Ziel war, dass das, wenn das passiert, dass das auch, also es ist halt, es soll ja um Pornografie gehen. Ja, was nehmen wir denn daraus? Was nehmen wir daraus? Also zum einen finde ich es wundervoll, dass die ganze Zeit darüber reflektieren. Immer wieder wird gesagt, wir sind ja hier jetzt von Kameras umgeben. Kann ich denn das jetzt sagen? Oder irgendwie so, es wird immer wieder darauf referiert. Spielen auch mit diesen Spiegeln, ne? Sie gucken dann bei den Spiegeln nochmal, jetzt habe ich wieder einen Kameramann zucken sehen. Ja, genau. Das ist auch ganz süß, weil sie haben halt auch ganz Big Brother-like so diese Spiegelwände, einseitigen Spiegelwände aufgebaut, dass man die Kameras nicht so komplett präsent hat. Aber es gibt natürlich einfach die Momente, wo die Kameras ganz klar spürbar sind. Ja. Und spätestens, wenn einer ein T-Shirt auszieht, dann sieht man sein Mikro auf der Brustbahn. Ja, genau. Ja. Das gehört dazu. Und Maike sagt halt auch zwischendurch während des Drehs im Backstage, die sind schon wieder auf der Meta-Ebene. Die sind alle zu schlau für Porno. Ja. Du kannst mit Millennials, mit akademischen Millennials keinen Porn machen. Das ist schön. Aber genau das ist der Reiz der ganzen Geschichte. Und jetzt fragt sich halt genau das, was du eingangs gefragt hast, ob der Reiz vom Metaebenen, von der Metaebene in die pornografische Ebene des zielgerichteten Pornos, dass man davor sitzen kann und masturbieren oder dass man irgendwie als Anregung das Ganze nehmen kann, ist das gegeben oder nicht? Ich glaube, da hat jeder eine andere Antwort, oder? Ja. Was ist deine Antwort? Meine Antwort ist, dass ich tatsächlich durch die Gefühle aller, was ich schon gesagt habe, da so reinkomme. Aber dass ich tatsächlich, dadurch, dass die beiden irgendwann abbrechen, ich genauso abbreche. Es ist genau das Gleiche. Ich gehe da 100% mit denen mit so und merke dann auch, okay, jetzt ziehe ich mich langsam wieder zurück und irgendwie funktioniert es nicht ganz, also gehe ich da jetzt wieder raus. Ich bin 100% bei denen einfach. Okay. Das heißt, du bist erregt, aber du nimmst die Dynamik aus dem Film mit und absolut. Dann musst du aber leider auch die Dynamik mitnehmen, wenn sie sich wieder anziehen. Absolut. 100%. Das Mitleid, was ich für ihn geäußert habe, hat so rein sehr, sehr biologische Gründe, weil, also ich meine, er hat eine Mordserektion und wir wissen alle, das kann sehr wehtun, das kann sehr unangenehm sein, wenn so ein ja. Ja. Ich finde es tatsächlich, ich finde es unglaublich heiß, über Sex zu reden. Also ich, auch wenn es auf dieser Metaebene und auch wenn es auf dieser akademischen Ebene stattfindet, das heißt, das ist so eine Erotik, die ich in dem Film die ganze Zeit spüre, weil sie halt auch sehr viel über Sex reden. Hm. Und natürlich auch mit dem Gedanken, man redet über Sex mit jemandem, mit dem man Sex haben wird. Oder mit dem Sex möglich ist. Das heißt, ich finde es jetzt nicht heiß, mit dir über Sex zu reden. Tut mir leid. Oh nein, oh Flor. Das hätte ich nicht sagen dürfen. Schnitt. Okay, so jetzt zurück. Ich hab's geschafft. Wenn das Körperliche irgendwie so als Möglichkeit da ist, dann über Sex zu reden, finde ich super erregend. Ja. Und dann bin ich tatsächlich, glaube ich, auch relativ schlicht gezimmert, was das betrifft. Zeigt mir nackte Haut und ich bin erregt. Also, ja, gut, okay. Das ist das tatsächlich, was ich total nervig finde, wenn es gibt so, also Pornografie ist so 99% Mist. Ja, aber das sowieso. Ja. Aber nackte Haut funktioniert halt einfach. Es gibt einfach so Sachen, die triggern. Und ich dachte eigentlich, das wird mit dem Alter irgendwann besser. Ja, oder das wird mit der sexuellen Erfahrung irgendwann besser. Nein. Aber zeig mir Genitalien und ich finde es einfach erregend. Es ist einfach so, was zündet. Ja, deswegen funktioniert Pornografie überhaupt. Ne? Und deswegen funktioniert auch schlechte Pornografie oft bei Menschen, die selber sagen, das ist eigentlich völliger Murks. Aber es funktioniert. So, und bei mir ist aber der Fall in diesem Fall, dass ich tatsächlich einfach durch dieses ganze Vorgeplänkel, durch diese ganzen, dieses Reinkommen in die Figuren und sich da zu Hause fühlen, wo die sich dann zu Hause fühlen oder awkward fühlen oder so, dadurch hat das overruled irgendwie diesen Reflex von nackter Haut und Genitalien. Weil ich gehe dann einfach emotional mit und das war's. Das heißt, mich kann das nicht mehr erreichen, wenn es einfach nur um nackte Haut geht. Ja. Ganz wichtiger Take noch, was in schlechten Pornos ganz schlecht ist, in allen Fällen ist, die Leute sehen nicht aus, als ob es ihnen Spaß machen würde. Bei Pornos, ja. Und das macht dieser Film, das funktioniert halt bei diesem Film auch. Ja. Echte Erregung. Genau. Ja. Ist, vielleicht kann man es spielen, wahrscheinlich muss man Oscar-reif dafür sein. Im Porno findet man keine Oscar-reifen SchauspielerInnen, die das spielen könnten. Und deswegen ist man, echte Erregung finde ich total wichtig. Also die einfach Reactions, das Gegenüber, wie geht das auf, wie reagiert das auf mich? Und das ist toll an diesem Film, man merkt, dass sie wirklich erregt sind und dass sie wirklich Freude daran haben und Spaß daran haben, trotz der Nervosität. Ja. Und nicht nur diese große Sexszene zwischen Jens und Till, sondern auch wenn die anderen so ein bisschen rumspielen und so, man spürt einfach dieses Knistern, diese Erregung zwischen ihnen. Es ist nicht ein Job, es ist nicht dieses, ich muss jetzt leisten und man sieht dem Darsteller förmlich an, dass er vorher zwei Viagra eingeschmissen hat, damit die Erektion jetzt auch wirklich hält. Ja, genau. Und man sieht der Darstellerin an, dass sie nicht gerade die Augen verdreht und laut stöhnt, weil das ist, was offensichtlich Erregung bedeutet. Ja, genau. Und das macht schon total viel aus für mich. Und da gewinnt der Film auch. Und da gewinnt auch der zweite Film von Maike Brockhaus, weil auch wenn das eher in die klassische Porno-Richtung geht, hat sie da auch eher gesagt, macht langsam und guckt. Ja. Und es ist auch ein Film mit spürbar erregten Menschen und spürbar Menschen, die Lust auf das haben, was sie gerade tun. Das Spannende war, in dem Moment, also es kündigte sich an, man merkte, okay, jetzt geht's dann demnächst in Richtung Sex, ob die dann irgendwie haben oder nicht haben, wusste man ja noch nicht. Und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt die Stunde der Wahrheit. Bin ich in der Lage, echtem Sex zuzuschauen? Weil in Pornos gibt's keinen echten Sex. Guter Punkt, ja. Und halte ich das aus? Ich weiß gar nicht. Guter Punkt, ja. Woher will ich das wissen? Es ist total awkward und seltsam. Und du willst ja eigentlich, wenn Nachbarn auf dem Balkon Sex haben und du kannst das hören oder was weiß ich, keine Ahnung, dann ist ja auch eher so der Moment, wo man sagt, ich gehe dann mal, es ist irgendwie nicht so geil gerade, auch wenn eigentlich, aber es ist so ein awkward Moment und man denkt sich, nee, will ich nicht. Ist das der gleiche Moment oder nicht? Es war dann okay. Ich konnte mir es anschauen und ich konnte mitfühlen. Aber es ist halt einfach wirklich was anderes als bei Pornografie. Also diesem klassischen Porno. Werfen wir mal die Zusatzaufgabe dagegen. Johannes war nämlich so frei und hat mir irgendwann die Woche per Mail nochmal eine Zusatzaufgabe hingeschmissen. Ja. Einfach nur mit dem Kommentar Vogue-Porn. Ich dachte schon, oh mein Gott, was gibt er mir jetzt? Natürlich ein U-Porn? RedTube? Es war auf jeden Fall ein Link zu einer Pornoseite. Ja, ja. Ich glaube, es war Pornhub. Und ich dachte, oh Gott, was schickt er mir jetzt? Und dann habe ich draufgeklickt und dann so, ach so, der Böhmermann-Porno. Ja, der Böhmermann-Porno, okay, genau. Okay, habe ich schon gesehen. Aber egal, trotzdem. Lass uns kurz darüber reden. Den hast du mir ja bewusst zugeworfen. Was ist dein Take darauf? Weil der Böhmermann-Porno ist natürlich ein sehr klassischer Porno, was die Bildsprache betrifft. Also dieses direkt auf Genitalien, direkt auf das, was es ist, ohne Geschichte drumherum. Die fangen halt einfach an, da auf ihrer Plattform sofort an Sex zu haben. Es gibt keinen Vorgeplänkel, außer dass Jan Böhmermann vorher als Cockblocker noch erzählt. Und er ist so ein krasser Cockblocker, oder? Also, hey, ganz viel Liebe für Jan Böhmermann, der macht ganz tolle Sachen, aber dieser Mensch gehört zum unerotischsten, was im deutschen Fernsehen stattfindet. Und ich habe ganz viel Liebe für ihn. Ganz viele von seinen Aktionen sind toll, aber also Erotik ist es nicht. Ja, genau. Aber, und er guckt auch so, weil er auch, ich glaube, er hatte gerade Corona oder sowas. Das heißt, er guckt die ganze Zeit sehr, sehr, wie als wenn er irgendwie 50 Schlaftabletten eingeschmissen hätte und dann irgendwie Schmerzmittel, um ihn irgendwie zu beruhigen. Wollen wir einmal kurz einfach nur zum Spaß, ich suche gerade danach den Namen von dem Porno nennen, weil er hat ihm so einen tollen Namen. Ja, genau, super, super Namen. Böhmermann hat halt sich auch vorgenommen, um die Geschichte dieses Pornos zu erzählen, hat sich gefragt, warum gibt es eigentlich im Auftrag des Öffentlich-Rechtlichen für alle etwas zu bieten, für alle auch kostenfreie Sachen zu bieten, die irgendwie für das Publikum, für die ganze Bandbreite des Publikums ist, warum gibt es da keine Pornografie? Warum ist das ausgerechnet ausgespart? Und hat dann gesagt, okay, jetzt werden wir von Rundfunkgebühren einfach mal einen Porno drehen, der auch den Auftrag erfüllt, nämlich der Diversität und so weiter. Mit dem tollen Titel, jetzt kannst du mir gleich mal zeigen, wie porngewandt du bist. Mhm. FFMM Straight / Queer Doggy BJ Oral Orgasm Squirting Royal. Royal, das ist Royal, so. Royal ist richtig, genau. Kriegst du alle Begriffe, das sind ja so diese klassischen Porn-Hashtags, kriegst du die alle sortiert? FFMM ist Female, Female, Male, Male, also zwei Männer, zwei Frauen. Mhm. Was war als nächstes? Straight, naja, also hetero. Queer. Queer ist eben, Doggy. Doggy von hinten. BJ. Blowjob. Oral, okay. Oral. Orgasm. Das weiß ich jetzt nicht genau. Squirting. Das ist die Ejakulation quasi der Frau. Ist das Ejakulation? Ist das falsche Wort dafür, oder? Ich weiß es nicht ganz genau. Ich glaube, man bezeichnet das als Ejakulation oder Ejakulation. Ja, wobei wir uns nichts vormachen müssen. Biologisch gesehen ist das alles Urin. Nicht alles, ich gebe es zu. Aber es hat einen hohen Anteil an Urin. Ja, ja. Aber was ist nichts, vor allem, no judgment, ne? Ja. Also jeder nee, kann, okay, was er will. Kann man, und so. Kann man total geil finden. Aber wenn ihr in den Pornos seht, wie die Frauen meterweit spritzen. Und oh es Gott. Gibt einen eigenen Fetisch dafür. Es gibt eigene Kategorien auf Pornplattformen genau dafür. Ja. So, jetzt weiß Oma auch Bescheid, was das bedeutet. Ja, wo wollten wir hin genau? Du hast gesagt, klassischer Porn eigentlich von der Sprache. Naja, von den Einstellungen, Bildeinstellungen, wir gehen sehr viel auf Details, wir gehen sofort in Richtung Sex, das alles, ne? Was aber toll ist an diesem, jetzt leider nur akademisch gesprochen, über die Erregung der ganzen Geschichte müssen wir uns auch nochmal unterhalten, aber akademisch gesprochen, es ist super divers, das sind keine Weißbrote, also zumindest nicht nur, und das sind Menschen, die sind alle bi und haben alle irgendwie so, die ganze Gruppe hat irgendwie Spaß miteinander. Yeah. Sie benutzen ein Lecktuch, was ich noch nie gesehen habe. Habe ich auch noch nie gesehen. Noch nicht ein einziges Mal in einem Porno, was ich total gut finde, als Anstoß mal überhaupt das zu machen. Ja. Die benutzen Kondome, alles das. Wobei ich, wenn es dann um die Erregung geht, Kondome schmecken nicht gut, muss man sagen. Da hat man, die Assoziation ist halt dann bei einem Blowjob eher, weiß ich nicht genau. Ich finde auch, ich finde es toll, dass es das gibt für Menschen, die promiskuitiv unterwegs sind, aber ich finde diese Lecktücher jetzt auch alles andere als sexy. Aber sie sind visuell interessant. Und wenn wir gerade bei Erregung sind, das klingt ganz doof jetzt, aber Die größte Erregung habe ich, weil die Bildsprache so toll ist. Diese Montage, diese Kamera. Und ich habe schon überlegt, ob ich mir Wes Anderson-Filme nochmal anders angucken muss. Einfach, weil ich das Gefühl habe, wow, okay, die haben mit Splitscreens auf eine ganz bestimmte Art und Weise gearbeitet. Und ich habe auf der einen Seite des Splitscreens einen gierigen Blick eines Mannes oder einer Frau oder und dann auf der anderen Seite des Splitscreens das entsprechende Gegenstück, wo er gerade hinschaut. Und das, finde ich, hat einen sehr guten Effekt. Ja, du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ich finde es visuell super ansprechend, super interessant, was sie da machen. Ich fand den Film aber nicht sexy. Ja, das ist halt das Ding. Und es schreiben auch ganz viele User drunter. Und ein Problem ist, dass es für mich tatsächlich zu nah am klassischen Porno war. Vor allem, wie sich die DarstellerInnen verhalten, wie die Erregung. Mm. Das wirkt mir dann alles zu sehr für die Kamera gespielt. Diese erregten Blicke von den Menschen, die in diesem Porno zu sehen sind, das wirkt da auf mich wie das, was ich als dieses klassische Porno gespielte, falsch einsortieren würde. Die sehen vielleicht aus, die haben mehr Spaß als eben der Pornodarsteller, der Viagra einschmeißen muss, weil er die dritte noch einmal von hinten machen muss. Ja. Die haben mehr Spaß daran, aber es ist mir alles zu viel für die Kamera. Das hat mir ganz viel weggenommen, so diese erregten Blicke, die natürlich cool im Splitscreen geschnitten sind, aber die Blicke selbst sind einfach nicht heiß. Da finde ich, diese Überwachungskamera-Look, der auf Jens schneidet, die da halb verschwitzt ist und deren Gesicht rot angelaufen ist. Ja. Und Till, der keucht, finde ich viel erregender, weil es viel echter wirkt. Ja, okay. Also es war mir zu nicht steril, aber zu Hochglanz dann auch. Ja, Hochglanz ist es total, so muss man sagen. Das Hochglanz-Setting, das ist halt einfach, das ist nicht echt, sondern das ist Kunst. Es ist Kunst und das finde ich halt auch, da kommt der Wes Anderson Pervert bei mir durch. Also es ist so ein bisschen... Nein, es ist total gut, dass er das gemacht hat. Auch wieder ein cooles Projekt von Böhmermann. Ja. Ich finde das Ergebnis eher so mau. Aber es ist auch, glaube ich, mein persönlicher Geschmack, was ich erregend finde. Weil ich kann mir vorstellen, dass das was ist, was viele erregend finden. Ja, aber es gibt halt auch wirklich viele Kommentare und ich gehöre ja auch dazu, ich bin auch deiner Meinung, es ist tatsächlich, ich weiß nicht, ob das den gleichen Ursprung hat, aber ich finde es auch nicht wirklich erregend. Ganz im Gegenteil, leider, wir haben es, ich habe es nochmal nach dem Film geschaut, nach Häppchenweise, ich den nochmal geguckt und habe dann gemerkt, das, was Häppchenweise gerade aufgebaut hat an so Wärme und Kribbeln, ist jetzt so wirklich gänzlich weg. Ja. Es ist halt schon dieses kalte Studio-Setting, ne? Es ist alles, alles glänzt, alles ist schick. Ja. Du hast das Gefühl, wenn was glänzt, ist es eher Öl als Schweiß auf Haut. Ach, vielleicht, ja. Es wirkt alles nicht so echt und die Schminke hält und ich weiß nicht, du siehst den Film und stellst dir vor, wie da zwischen jemand reinspringt, um nochmal schnell eine von den DarstellerInnen zu pudern. Das kann und das ist bei Häppchenweise halt nicht. Also was das betrifft, gewinnt Häppchenweise für mich definitiv gegen diesen Wobei Film. Wobei Häppchenweise zwischendurch gepudert hat. Ja, aber genau, verspielt. Meta Ebene. Sie hatten alle Spaß dabei. Das stimmt. Ach Mann. Okay, wollen wir einfach mal einen Punkt setzen und uns unsere Top-Listen anschauen? Ja, du hast ein gutes Timing. Wir sind bei 50 Minuten oder sowas. Hervorragend. Da sollten wir langsam mal so ein bisschen... Jingle. Unsere Top 3. They ain't actors. They are not actors. Das ist eine spannende Kategorie, die mir Schwierigkeiten bereitet hat, weil, und ich ahne so ein bisschen, was du an Filmen da reinhaust, sowas wie Jodorowsky und so, der keine Schauspielerstreckenweise benutzt hat. Nein. Du wirst, ich hab's geschafft, Filme zu bringen, die wir fast nicht hatten bis jetzt. Okay, und ich gucke halt meistens eher Filme, wo wir jetzt dann, der Unterschied zwischen Häppchenweise und Böhmermann ist die Hollywood-Variante von dem Experimentalfilm Häppchenweise. Yeah. Und ich bin halt leider dann, was Mainstream betrifft, doch eher auf der Seite von, wir haben einen Haufen gute Schauspieler, die machen das. Ja. Ich glaube, zur Not kann man, also ich meine, Day and Act, das habe ich mir vorgestellt mit so einem Ausrufezeichen, zur Not kann man einfach drei Dokus nehmen und sagen, hier, bitte. Gut. Man kann einfach einen Film nehmen, in dem gar keine Personen zu sehen sind. Man kann einen Film nehmen, in dem einfach unglaublich schlechte SchauspielerInnen zu sehen sind, um einmal zu sagen, das war keine Schauspielleistung. Auf keinem Planeten, in keiner Welt, in keiner Dimension kann man das als Schauspielleistung bezeichnen. Ich habe beides drin. Sehr gut. Dann hast du Honorable Mentions? Ich habe tatsächlich nur drei Stück diesmal. Nee, habe ich nicht. keine Honorable Mentions, nix. Die gehen einfach direkt rein. Dann spring mal rein mit deinem dritten. Mein Platz 3 ist die negative Variante The Room. Das ist einfach kein Schauspieler, Alter. Hör auf. Produzier's meinetwegen. Du hast es ja hingekriegt, aber stell dich nicht vor die Kamera. Und er gibt sich so viel Mühe. Tommy Wiseau ist einfach kein Schauspieler. Niemand weiß, was oder wer er ist, aber er ist kein Schauspieler. Und er ist auch kein Regisseur und er ist auch kein Produzent. Naja, also er hat es geschafft, das auf die Beine zu stellen. Ja, insofern ist der Produzentenstatus schon okay irgendwie. Weiß ich nicht genau. Aber es ist einfach The Room. Aber ihr kennt alle The Room. Ich nehme es ganz stark an. Ihr wisst, wovon wir reden. Der schlechteste Film aller Zeiten, weiß ich nicht genau. Da ist noch Ed Wood dazwischen. Aber ja, und es gibt noch danach welche, über die man diskutieren könnte. Ja. Mein Platz 3, ich werde in dieser Liste ein paar Metaebenen aufmachen. Mhm. Und deswegen werde ich den Titel jetzt sehr langsam vorlesen. Okay. Borat. Ah, fuck, ich hab noch drin. Ein Dorf lacht nicht. Aha. Ein Film aus dem Jahr 2008, und zwar ein Dokumentarfilm. Ja. Und die Macher dieses Films haben sich gedacht, lasst uns doch mal nach Klot fahren. Ein kleines rumänisches Dorf, das durch den ersten Borat-Film zu einiger Berühmtheit gekommen ist, weil das ist das, wovon Borat behauptet, das wäre sein Heimatdorf in Kasachstan. Da geht er rum und zeigt die Leute und sagt, und das ist übrigens unser Engelsmacher. Und dann sieht man einen alten Mann, der am Schleifstein steht und ihn angrinst. Und dann geht er im Haus vorbei und dann kommt eine wunderschöne Frau raus und er gibt ihr einen langen Zungenkuss und sagt, das ist meine Schwester. Es ist kein Dorf in Kasachstan, sondern ein Dorf in Rumänien. Mhm. Und die haben sich ziemlich verarscht gefühlt von Sacha Baron Cohen. Ja, natürlich. Weil die haben kaum was dafür gekriegt. Die ganze Welt hat über sie gelacht. Oh nein. Und die Crew ist da wohl hingefahren und unter der Ansage, wir drehen hier einen Dokumentarfilm über Rumänien, über eure Lebenssituation. Wir wollen ein paar Bilder von euch einfangen. Die wussten, Sacha Baron Cohen hat gesagt, nein, die wussten, das wird eine Mockumentary. Die wussten, dass das auch witzig werden soll. Das heißt, es gibt durchaus unterschiedliche Perspektiven darauf. Mhm. Und die haben sich aber richtig verarscht gefühlt, vor allem, weil das halt Rumänien ist und die sehr gläubige Menschen sind. Das heißt, der alte Mann, der da zu sehen war, als Engelsmacher präsentiert wurde, Den hat das wohl ziemlich mitgenommen, dass gesagt wurde, der macht übrigens Abtreibungen. Oh. Ja, und dann fährt halt die Kameracrew dahin und die drehen einen Dokumentarfilm darüber. Hm. Und irgendein sehr zwielichtiger deutscher Anwalt hat sich da eingeschaltet und will jetzt, will Sacha Baron Cohen und das Filmunternehmen, das Borat gedreht hat, verklagen. Oh. Das wird da auch so ein bisschen gezeigt. Okay. Und die verarschen die aber auch nur. Die nutzen das eigentlich auch nur, um Publicity zu haben. Zwei Anwälte, dann ein deutscher Anwalt, ein amerikanischer Anwalt. Und man merkt, das ist so ein Nothing-Burger, was die da haben. Die sagen, hey, ihr könnt hier Millionen kriegen für euer Dorf. Das Dorf ist total verarmt. Die haben keine vernünftige Wasserversorgung, keine vernünftige Stromversorgung. Ja. Es gibt diesen einen Typen, der zu den reicheren Leuten im Dorf gehört und der eigentlich will, dass alles besser wird und der einen Laden hat im Dorf und der redet dann mit den Anwälten und der versucht, die anderen Leute dazu zu kriegen, dass sie sich da dranhängen und die versprechen den Millionen. Die sagen, wir verklagen die. Der Film hat so 11 Millionen eingespielt, davon könnt ihr auf jeden Fall ein Drittel abhaben. Wow. Aber es ist so klar, das ist nichts. Die machen das und es ist so klar, die werden nichts gewinnen. Und dann sind die auch wirklich fies zu denen. Und es ist halt diese krasse Metaebene, weil Borat spielt natürlich damit, dass er zu den Leuten fährt, vorgibt eine bestimmte Person zu sein und sich dann über diese amerikanischen Republikaner lustig macht. Ja. Und gleichzeitig dann hat aber das stattgefunden, Leute, die wirklich verarscht wurden in diesem Film oder denen auf jeden Fall übel mitgespielt wurde, die halt wirklich so einfach finanziell ausgeblutet sind und dann auch noch, ich weiß nicht, ob es ein Sinti oder Roma-Dorf ist, die auf jeden Fall sowieso auch in Rumänien unterdrückt sind als Minderheit die enorme wirtschaftliche Probleme haben. Es ist ein super spannender Dokumentarfilm, der sich einfach mal dieses andere Ende von diesem Big Business anschaut. Ja. Und der halt die Leute zeigt, die keine Darsteller sind und keine Darstellerinnen und die in dem Film halt kurz gezeigt wurden als Figuren. Okay. Sehr interessant, schaut ihn euch an, wenn Borat Came to Town war der Originaltitel. Borat, ein Dorf lacht nicht, aus dem Jahr 2008. Okay, wow. Krass. Puh. Dann habe ich als Platz 2 habe ich Björk in Dancer in the Dark. Eigentlich keine Schauspielerin, die wollte nie Schauspielerin sein, hat das auch danach nur noch sehr, sehr wenig gemacht und ist einfach sensationell. Ja, auf jeden Fall. Unglaublich. Krass. Wir haben über Dancer in the Dark geredet im Podcast, wenn ihr euch die Episode anhört. Wirklich sehr, sehr spannend. Und Björk einfach großartig. Björk, schaut euch den Film an. Sie ist keine Schauspielerin und sie ist ja so gut. Ja. Und das ist ein bisschen auch ein Grenzbereich, darüber wollte ich auch mit dir reden, weil ab wann bist du Schauspieler? Ab wann kannst du sagen, this is no actor? Weil dann musst du jeden Kinderdarsteller mit reinnehmen. Mhm. Welches Kind hat wirklich, also welches Kind kannst du wirklich als Schauspieler bezeichnen, beruflich? Wer ist ab wann Schauspieler? Ist der erste Film eines berühmten Schauspielers, wo er schon sehr gut war, der Film, wo er kein Schauspieler war? Weiß ich nicht. Um es mal simpel zu sagen, du bist Schauspieler, sobald du irgendwo spielst. Während du spielst, bist du auf jeden Fall Schauspieler, weißt du? Ja, aber dann funktioniert die Liste schon nicht mehr. Das ist auch nicht so einfach. Ja, was macht einen Schauspieler aus? Was macht eine Schauspielerin aus? Ist es die Ausbildung? Schon mal nicht. Nee, auf keinen Fall. Es gibt sehr viele Schauspieler, die keine Ausbildung haben. Vielleicht gebietet es eine gewisse Konzentration auf dieses Geschäft. Und also zu sagen, das ist ein Teil meines Lebens, dass ich das mache. Nicht unbedingt, um Geld zu verdienen, aber dass ich das einfach mit einer gewissen Regelmäßigkeit mache, auf Bühnen, vor der Kamera. Würde ich auch nicht sagen, weil es gibt Leute, die so 2-3 Filme gedreht haben und dann gesagt haben, ach, ist nichts für mich. Die waren trotzdem Schauspieler. Hm. Schauspieler ist jemand, der spielt. Ich glaube, es ist das gleiche Ding wie mit Kunst. Ja, und sobald derjenige, der es macht, sagt, ich mach das, ist es einfach so. So, liegt ein bisschen in der Rezeption, aber vor allem auch an demjenigen, der sagt, so, ich habe hier Kunst gemacht. Vielleicht können wir die Frage nochmal ein bisschen zurückschieben, weil ich glaube, nachdem wir diese Top 3 gemacht haben, ja, können wir noch mal kurz drüber grübeln. Ich bin gespannt. Mein Platz 2 ist nochmal ein Dokumentarfilm. Mhm. Und ich fasse es nicht, dass ich in einer Podcast-Episode, in der es um ein postpornografisches Experiment aus Deutschland geht, über amerikanisches Wrestling rede. Ja, sie haben sehr viel gemeinsam, muss ich sagen. Mein Platz 2 ist Hitman Hart Wrestling with Shadows. Pratt Hitman Hart war okay. Der eine Zeit lang, Mitte der 90er, der größte Wrestling-Star der WWF. Die WWF war die größte Wrestling-Company, die es gab. Und zwar, weil die ersten waren, die nicht nur im Regionalen waren. Es gab ganz, ganz lange Zeit, gab es in Amerika ganz viele regionale Verbände und die haben gesagt, wir machen das jetzt groß. Ja. Wir machen das auf dem ganzen Kontinent und wir machen das im Fernsehen und so weiter. Und haben damit unglaublich viel Geld gebracht. Hulk Hogan, du bist kein Wrestling-Experte, aber Hulk Hogan hast du schon mal gehört. Ja, natürlich. Der war da ganz, ganz tief drin verstrickt in diesen Aufstieg der WWF. Aber ist das der Typ, der so ganz besonders abgestürzt am Ende ist, weil kein Geld mehr hatte, weil die ihm eigentlich alle abgezogen haben? Weil es gibt beim Wrestling so richtig, richtig traurige Gestalten am Ende. Es gibt richtig viele traurige Gestalten. Bret Hitman Hart war auch eine traurige Gestalt, aber aus anderen Gründen. Okay. Die Doku ist von 1998 und belichtet so seine letzten Tage bei der WWF, weil damals ist eine Konkurrenz-Wrestling-Organisation größer geworden, die WCW. Mhm. Die haben es geschafft, mit bestimmten Storylines richtig groß zu werden. Und zwar hatten die dann plötzlich Hulk Hogan und die hatten den Macho Man, die hatten die ganzen Stars von der WWF aus den 80ern und haben so eine Meta-Storyline gebaut, wo die tatsächlich sagen, wir gründen unsere eigene Wrestling Federation und dann wurde ja ganz viel gespielt und so. Egal. Und Bret Hitman Hart wollte da auch hinwechseln zur WCW und sein Vertrag war ausgelaufen. Ja. Der große Pate des Wrestlings, der WWF, war Vince McMahon. Der war der große Chef von dem ganzen Ding. Und Bret Hitman Hart war, als er wechseln wollte, ich weiß nicht, Weltmeister, er hatte auf jeden Fall irgendeinen Titel, den hat er gehalten. Und Vince McMahon hat gesagt, du kannst nicht mit diesem Titel von uns in die andere, also das ist echt, das ist jetzt keine Story, kannst du nicht in eine Konkurrenz zur Konkurrenz wechseln. Mm. Das hat offensichtlich, vorher hat das schon mal stattgefunden. Und Vince McMahon hatte Angst, dass das wieder passiert. Er hat gesagt, du musst deinen Titel verlieren. Es gab einen Kampf in Kanada, Bret Hitman Hart war Kanadier und da sollte er gegen Shawn Michaels kämpfen und dann hat Vince McMahon gesagt, du musst gegen Shawn Michaels da deinen Titel verlieren. Mm. Die beiden haben sich gehasst, also Bret Hart Shawn Michaels und Bret Hart, der damals noch einen richtig guten Vertrag hatte bei der WWF und guter Vertrag hieß, die Kämpfer durften über den Ausgang des Kampfes mitbestimmen. Also die schlechten Verträge hatten, die mussten halt machen, was der Chef gesagt hat. Ja. Aber die Stars, die richtig guten Verträge hatten, die durften künstlerisch mitreden. Okay. Das heißt, und Bret Hitman hat sich dann auf den Vertrag berufen und hat gesagt, nein, ich verliere nicht gegen Shawn Michaels. Ich gebe den Titel gerne ab, aber nicht gegen den mag ich nicht. Nächste Woche kämpfe ich gegen irgendeinen No-Name und dann verliere ich den Titel. Mhm. Aber aber heute werde ich den Titel nicht verlieren. Und dann hat Vince McMahon gesagt, okay, machen wir so. Dann machen wir einfach ein Disqualification, damit verlierst du den Titel nicht. Ihr kämpft gegeneinander und kurz vorm Ende, wenn der Kampf fast vorbei ist, stürmen deine Freunde in den Ring, großes Chaos, der Kampf wird abgebrochen, du hast den Titel nicht verloren, bist nur disqualifiziert worden. Alles klar abgemacht, Drehbuch, Skript eingetütet. Hinter Backstage hat Vince McMahon zu Shawn Michaels gesagt, das machen wir nicht. Ach, fuck, Alter. Und es gibt beim Wrestling gibt's so, also es gibt ja verschiedene Arten, einen Kampf zu verlieren und einer ist es aufzugeben. Du wirst in den Griff gepackt, schaffst es nicht vor vermeintlichen Schmerzen und winkst dem Ringrichter zu, dass du aufgibst. Und Vince McMahon hat dann zu Shawn Michaels gesagt, also in dem Kampf irgendwo im Skript ist, dass du in diesem Griff hast, dann wird der Ringrichter den Kampf abbrechen und sagen, dass es Bret Hitman Hart aufgegeben hat. Und das haben sie durchgezogen. Krass. Das ist als Montreal Screwjob in die Geschichte eingegangen. Eines der berühmtesten Matches der Geschichte, weil der Verlierer nicht wusste, dass er verlieren wird, diesen Kampf. Ja. Und alle anderen wussten es. Und das war halt, also es war einfach eine man kann sehr viel drüber diskutieren. Danach hat er tatsächlich, also der Verlierer Bret Hart hat dann Vince McMahon, der das eingefädelt hat, dann auch tatsächlich Backstage ein blaues Auge verpasst. Ah, fuck, ja. Krass. Und riesige Geschichte. Und die Doku, die Doku gedreht hatten, hatten einfach Glück, dass sie die letzten Tage bei Bret Hitman Hart dabei waren und filmen das alles. Ja. Und es ist zum einen eine total tolle Doku, weil sie so hinter dieses Wrestling-Business guckt, weil ganz offen über die Storylines geredet wird und wie die Kämpfe abgesprochen werden. Wir sehen ganz oft Kämpfer, die Backstage miteinander sitzen und miteinander plauschen, wie der Kampf gehen wird. Und dann machst du das und dann wirfst du mich und dann, man erfährt sehr viel über das, das ist diese eine Ebene natürlich, der Ain't Actors, sind Wrestler Schauspieler? Ja. Kann man die Frage schon stellen. Und dann passiert aber in diesem Ding tatsächlich so ein Soap-Drama eigentlich, wo jemand verliert, ohne verlieren zu wollen. Und dann sieht man sie Backstage sitzen und Bret Hart sagt zu Shawn Michaels, hey Shawn, wusstest du davon? Wusstest du, dass der Kampf abgebrochen wird? Und Shawn, nein, ich wusste das nicht. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich wusste nicht, dass die dann die Glocke drücken und ich bin genauso schockiert wie du. Und es ist echt krass. Es ist eine wirklich spannende Doku. Selbst wenn man keinen Spaß an Wrestling hat und keine Ahnung von Wrestling, es ist super interessant zu sehen, was da Backstage passiert, wie diese was sind es? Künstler, Athleten, Schauspieler, irgendwas dazwischen. Ja, stimmt. They Ain't Actors ist der Titel, aber sie sind halt schon viel Schauspieler, weil es gibt ja ständig diese Storylines. Aber wie das dann auch so ein bisschen von der Realität überholt wird, ich habe schon viel zu viel geredet. Guckt euch diesen Film an. Wow. Okay, ich habe das Gefühl, ich habe den Film jetzt schon gesehen. ich finde das eine wahnsinnig spannende Sache, weil es ist ja, sie sind im Grunde Schauspieler, aber sie sind ja keine Schauspieler für fiktionales Storyline erzählen im klassischen Sinne, sondern sie haben halt abgemachte Szenerien irgendwie, die aber Improvisationsspielraum haben und so. Na, das Ding ist, wenn sie Schauspieler sind, sind sie meistens ziemlich schlechte Schauspieler, weil es gibt ja diese Promos und die spielen dann ja auch die Bösewichte und gucken grimmig und spielen auch, dass sie sich hassen und so, obwohl sie die besten Freunde sind. Die Frage ist vielleicht gestattet, ob die Zuschauer auch noch Schauspieler sind. Definitiv, das ist das Großartige. Das ist eigentlich das Tolle an Wrestling, dass es dieses Suspension of Disbelief auf ganz krasser Ebene gibt. Weil alle wissen, dass es zusammengeschustert ist und alle trotzdem mitspielen. So, buh, Affe, Gorilla, abhauen, raus hier. Und alle mitspielen, das ist jetzt der Bösewicht. Das auf jeden Fall krass. Super faszinierend. Ich finde Wrestling-Kämpfe total langweilig, weil das einfach zwei Leute sind, die 10 Minuten aufeinander einkloppen. aber ich finde das drumherum super spannend. Wahnsinn. Okay, vielleicht müssen wir darüber mal ausführlich reden. Ja, vielleicht müssen wir das mal machen. Dein Platz 1. Mein Platz 1 haben wir hier besprochen auch, Fahrraddiebe. Ich danke dir, Plor, bis heute, dass du diesen Film gezeigt hast. Und das gehört nicht zu diesen Filmen, wo ich sage, boah, was hast du mir wieder für einen Scheiß vorgesetzt. Obwohl es eine neue Ära einleitet, in diesem Fall den italienischen Neorealismus, wo schon das Wort Neorealismus bei mir die Alarmglocken läuten lässt. Um Gottes Willen, Realismus, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Aber er hat sich ja auf die Fahnen geschrieben, keine Schauspieler zu benutzen für den Film. Und die spielen alle aber wahnsinnig gut. Mhm. Der Junge allein, der kleine Junge, den er da erwischt hat, der ist der Hammer. Der Vater ist der Hammer. Die ganzen Figuren, die da so, es gibt so ein paar Figuren, wo man sagt, naja gut, okay, das ist jetzt nicht das Großartigste, kein Oscar dafür, aber die sind einfach so gut zusammengebracht und auch gut zusammen montiert und so, dass man echt Hut ab. Ja. Selten Amateure auf so hohem Niveau gesehen. Schöner Platz 1. Dagegen stinkt mein Platz 1 ein bisschen ab. Ah, okay, jetzt bin ich gespannt. Aber nochmal ein Film, den du, ich glaube, den kennst du nicht. Under the Skin aus dem Jahr 2013 mit Scarlett Johansson. Scarlett Johansson spielt eine Außerirdische, die umherfährt in, die mit einem Lieferwagen umherfährt und Männer anspricht, um sie zu verführen, zu sich nach Hause zu locken und dann aufzufressen. Okay. Und in diesem Film hat der Regisseur Jonathan Glazer, der einen sehr experimentellen Ansatz wählt, das ist kein klassischer Science-Fiction-Horrorfilm, hat er Szenen reingeschnitten, wo Scarlett Johansson rumfährt mit dem Lieferwagen und einfach irgendwelche Typen auf der Straße anspricht und nach dem Weg fragt. Keine Schauspieler. Oh. Das ist, macht nicht das Gros des Films aus. Also es gibt tatsächlich diese Handlung und sie ist irgendwie eine Außerirdische und wir wissen nicht genau, was mit ihr los ist. Und es gibt diese merkwürdigen Sequenzen, wo dann die Männer verschluckt werden von ihr. Okay. Aber es gibt auch einfach diese Szenen, wo sie rumfährt und dann irgendeinen Typen an der Straße anspricht und das ist kein Schauspieler, sondern die haben tatsächlich einfach diesen mit Kamera und man sieht es auch, es sieht auch so ein bisschen nach Low Budget aus, sind die rumgefahren, haben angehalten, Scarlett Johansson beugt sich aus dem Auto raus, bestimmt gab es einige Momente, wo sie erkannt wurde. Ja, genau. Die haben sie nicht reingepackt in den Film und spricht irgendwelche Leute an, fragt, ey, kannst du mir sagen, wie ich da und da hinkomme und so weiter und die Leute reagieren drauf. Okay. Under the Skin 2013. Spannender Experimental-Science-Fiction-Film. Crazy. Cool. Ja, na dann habe ich wieder ein paar Sachen auf der Liste. Sehr gut. Aufgabe erfüllt. Kommen wir wieder zurück zum Film, oder? Ja, und zu unserem Schlussfazit würde ich fast sagen. Das war unsere Top 3. Ja, sehenswert, Fragezeichen. Sehenswert, natürlich sehenswert. Absolut sehenswert. Ich habe meine Zweifel gehabt, muss ich sagen. Als du mir den vorgeschlagen hast, habe ich gedacht, ja, und dann reden wir irgendwie über Kameraeinstellungen oder was machen wir dann? Bist du denn aber zufrieden mit der Technik des Films, mit der Kamera? Und weil Low Budget natürlich, ist Low, Low Budget. Ne? Es ist absolut Low Budget, aber es ist ja vollkommen eingebettet in dem, was es ist. Es ist ja, es tut ja nicht so, als wäre es was anderes. Insofern ist es vollkommen in Ordnung und sehr gut gemacht und die Kameras haben alles gekriegt, was sie sollten und es ist auch süß zu sehen, wie die Leute hinterher hecheln mit ihren Kameras, wenn sie sich draußen hinsetzen. Also es ist schon, ist gut. Das ist auch so typisch WG-Party 2000, also sie sitzen sehr, sehr oft draußen und rauchen. Ja. Auf der Feuertreppe, ne? Ja, genau. Es ist echt süß. Also absolut sehenswerter Film, selbst wenn der ganze Pornoanteil gar nicht wäre, ist das so süß, wie die da kommen und reden und sich austauschen und über Poly und über alle möglichen Ansätze von Sexualität einfach reden und sich austauschen und nervös kichern. Es ist einfach toll. Schön. Ja. Dazu kann ich gar nicht viel mehr sagen. Vielen Dank, Johannes, dass du den geguckt hast. Vielen Dank, Flo, dass du mir den vorgeschlagen hast. Ich hätte ihn sonst wirklich nicht gesehen. Und ich werde vielleicht auch noch den anderen von ihr anschauen, auch wenn der viel pornografischer ist. Vielleicht habe ich dann auch mehr davon in eine ganz bestimmte andere Richtung. Mal sehen. Wenn ihr wissen wollt, womit sich Johannes revanchiert nächste Woche, bleibt noch mal kurz dran. Ich ansonsten hab was für dich. Oh, ich bin gespannt. Vielen Dank fürs Zuhören. Euch eine tolle Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Johannes hat noch ein Postskriptum. Weißt du, was mir noch aufgefallen ist, was ich jetzt vergessen habe anzusprechen? Wie gut finde ich, dass die sich Alkohol mitgebracht haben? Ich verstehe das. Aber gerade beim Thema Sex ist Alkohol der schlechteste Katalysator. Oder bist du anderer Meinung? Naja, also in zu viel Maße definitiv. Also. Aber du sagst zu ganz anderen Sachen ja, auch wenn du nur, weiß ich nicht, die haben mehr als 2 Sekt getrunken. Ja. Schwierige Frage. Ich glaube, in dem Setup finde ich es okay, weil Sex irgendwie so grundsätzlich im Raum stand. Ja. Es ist was anderes, wenn man das Gefühl hat, dass Person X Person Y abfüllen will. Ja. Das ist einfach nochmal ein anderes Setup. Und ich glaube, beim Alkohol, also grundsätzlich mehr gemacht das Gift. Ja, okay. Naja. Ich finde es nicht so verwerflich, dass sie sich ein bisschen Mut antrinken. Ja. Aber ich gebe dir vollkommen recht, Sex und Alkohol oder beziehungsweise Alkohol und dann Sex kann eine gefährliche Mischung sein. Ja, vor allem wenn es darum geht, irgendwo öffentlich was zu machen und zu sagen, ja, damit bin ich d'accord oder damit bin ich nicht d'accord, weil du im Sober-Zustand vielleicht dann wieder sagst, oh Gott, was habe ich denn da gemacht? Eigentlich wollte ich das nicht. Ja, es erhöht auf jeden Fall die Gefahr für blöde Gefühle währenddessen und für große Reue danach. Ja. Und ist auf jeden Fall so ein grundsätzliches Diskussionsthema auch. Weil, ja. Also insofern, wie ich auch in meinem Video, glaube ich, sage, wenn du betrunken bist, Consent ist schwierig. Definitiv bin ich ganz bei dir, ja. Also, wenn man nicht gerade in einer langjährigen Beziehung ist, wo das eigentlich alles klar gesetzt ist, dann ist das einfach keine schwierige. Und gerade in dem Alter, die sind ja auch alle so 20 genau. bis 30, das ist ja genau das Alter, wo auch so Shit passieren kann. Dann. Genau. Und wo auch Sachen passiert, wo man denkt, ah, das war vielleicht nicht so geil. Und dann ist Alkohol halt oft auch ein Begleiter von diesen Situationen, auch wenn es um Sex geht. Genau. Insofern, das sehe ich ein bisschen kritisch. Ansonsten absolute Sehempfehlung. Was hast du denn für mich als Revanche? Ich habe für dich als Revanche auch einen deutschen Film. Oh. Und zwar eine Ziffer. Sag mir eine Ziffer zwischen 10 und 30. Na? 31? Mann, welche Ziffer, bitteschön, ist dann irgendwie so trächtig, dass man sagt, okay, die muss es sein. Ja. Außer die 13. Dann ist es die 23. Yes! Boah. Kennst du einen deutschen Film 23? Kennst du den? Hervorragende Wahl. Hervorragende Wahl. Warum sage ich dir nächste Woche? Oh, okay. Wow. Okay, das heißt, ich weiß jetzt nicht wissen, ob du den schon kennst. Verdammt! Okay, gut, dann sehen wir uns, hören uns nächste Woche wieder mit dem deutschen Film 23, von dem es eine Fortsetzung gibt. Also nicht verwechseln mit dem mit Jim Carrey. Ich freue mich drauf. Von Hans Christian Schmidt, glaube ich, heißt er. Das werden wir nächste Woche großartig. Klären. Das wird richtig spaßig. Ich freue mich da total drauf. Sehr schön, okay. Dann viel Spaß beim Gucken, euch viel Spaß beim Gucken und mir eine schöne Woche. Euch eine schöne Woche. Bis dann. Bis dann, ciao. Ciao.